Einwände. Dann herzlich willkommen zur Bundesvorstandssitzung am 11.02. Gibt es jemanden, der eine Aufzeichnung macht? Ja, BMG hat eine Aufzeichnung laufen. Sitzungsleitung mache ich. Gabriele hat sich für das Protokoll bereit erklärt. Vielen Dank an dieser Stelle. Beginn 20:30, Ende tragen wir nach. Anwesend sind neben mir noch Carsten, Hermi, Lothar und Astrid. Damit sind wir beschlussfähig. Entschuldigt haben sich Christoph, Marc und Stefan. Marc kommt vielleicht nach, wenn er es noch rechtzeitig schafft. Die Beschlussfähigkeit ist dennoch gegeben. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 1, die Genehmigung des letzten Protokolls. Der Link steht im Pad. Das Protokoll ist mit 3 Stimmen dafür noch nicht genehmigt. Ich würde mich auch gerne mit dafür eintragen, muss dazu aber meine Tastatur nur. Ah, danke. Ich sehe mich doppelt. Wir haben 4 Stimmen dafür. Damit reicht das bei der anwesenden Zahl der Vorstandsmitglieder definitiv für die Genehmigung. Und das Protokoll ist, Astrid hat sich auch genehmigt. Astrid hat sich auch eingetragen. Das Protokoll ist genehmigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, Termin der nächsten Sitzung. Die findet statt am 25.02.2016 um 20.30 Uhr im Mumble und gilt damit als eingeladen. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, der Bericht des Vorstands. Bei mir ist das eine, dass ich Gast bei der Heise Show war. Das war eine gute Gelegenheit, um unser Bild da vielleicht wieder ein kleines Stück gerade zu rücken. Ich war hier beim Stammtisch, war mit der Orga der Umfrage beschäftigt, war bei den Montags-Mumbles und ja, das war so im Wesentlichen. Gibt es Fragen dazu? Das scheint nicht so, dann lieber Carsten, bist du dran. Ja, vielen Dank. Hallo und guten Abend nochmal zusammen. Ich war ein bisschen regional unterwegs. Ich war hier in Hannover mal wieder bei meinem Stammtisch vor der Haustür. Ich war bei der Landesmitgliederversammlung in Niedersachsen in Osnabrück am letzten Wochenende und habe mich ein bisschen noch im Mumble rumgetrieben, bei der Rechtsabteilung, bei der Sprechstunde im Dicken Engel und auch mal ausnahmsweise bei der Presseöffentlichkeitsarbeit. Und ansonsten habe ich mich wie immer durch die Ticketsysteme gewühlt, also das normale Tagesgeschäft. Gibt es Fragen? Scheint nicht so. Dann, Chris, ist nicht da. Astrid, bist du dran? Jo, also ich habe nicht unmäßig viel gemacht. Sprechstunde Team PolGF. Ansonsten nichts weiter. Ich bin momentan krank und es wird wahrscheinlich auch noch ein Weilchen dauern. Ich habe einfach eine lahme Hand und kann nicht tippen. Von daher kann ich auch momentan nicht Mails beantworten, großartig oder dergleichen. Bescheid. Gibt es Fragen an Astrid? Dann gute Besserung für deine Hand. Stefans Einträge stammen, glaube ich, stammen von Lothar. Aufgrund der Farbe müsste das so sein. Lothar. Ja, die Kontostände, wie momentan üblich in Vertretung von Stefan, gesamt 1,16 Millionen Euro, was sich aufteilt in den verschiedenen Konten, was ich da reingetragen habe. Davon sind nach wie vor eingeplant die Rückzahlungen an den Bundestag für über 560.000 Euro, Einzahlungen Länderfinanzausgleich für über 112.500 Euro und zweckgebunden für die Grundversorgung des nach Beschlüssen aus dem SM-Club von 127.000 Euro. Das heißt, das, was wir im Plan etwa auch drin haben, also das kommt etwa hin. Ja, was habe ich ansonsten gemacht? Ich war in Niedersachsen auf dem Landesparteitag, habe den besucht, habe die üblichen Mumbles für Beitragskonto, Schatzmeisterrunde gemacht, Mumble mit BBT-Vorbereitung, im SM-Club hat man eine Sitzung. SM-Club hatte die Presse gebrochen, war dann noch ein Antrag da, der ist leider ganz knapp nicht durchgegangen. Das heißt, die Beschlüsse, die wir nach der Marina Kassel dann gemacht hatten, die sind jetzt so fix. Ja, und ansonsten habe ich Tagesgeschäft gemacht. Wenn Fragen sind, raus damit. Scheint nicht so. Dann vielen Dank und wir kommen zu Herrn. Ja, guten Abend auch von mir. Wir kommen wie üblich zu den Mitgliederzahlen. Gesamtmitgliederstand 15.045, davon stimmberechtigt 4.634, was einer Zahlerquote von im Moment 31% entspricht. Und das Durchschnittsalter in der Partei ist 40,71 Jahre. Was habe ich gemacht? Ich habe mitgeholfen, die Themenwoche zu organisieren und irgendwie zu verbreiten, auch in Zusammenarbeit mit dem Team von der, ach, sorry, ich habe irgendeinen Hänger, mit dem Orga-Team der Themenwoche selbstverständlich auch und die Landtagsfraktion in NRW plant da auch so die eine oder andere Veranstaltung. Aber ich hoffe, ihr habt E-Mail bekommen, da steht das alles drin. Ansonsten so allgemeines Mitgliederverwaltungsgedöns und allgemeines Genseck-Gedöns. Ich bin zum Beispiel die Gliederungsstatistik irgendwie durchgegangen. Da gibt's in 6 von 16 Landesverbänden ein paar Probleme mit fehlerhafter Benennung und so weiter. Die habe ich alle angeschrieben. Ansonsten noch P-Shop-Gedöns und ja, was halt alles so anfällt. Prima. Gibt's Fragen an Hermi? Nein. Gut, Marc noch nicht da, Christoph entschuldigt. Damit wären wir beim Tagesordnungspunkt 4. Anträge. Gibt es Anträge? Also aktuell sind mir aus dem Ticketsystem heraus keine bekannt. Sonst hätte auch Gabriele wahrscheinlich die Eintragung schon gemacht. Ich möchte aber an der Stelle mal darauf hinweisen, dass wir ja technische Probleme hatten. Falls jemand Anträge gestellt haben sollte und die uns nicht erreicht haben, dann würde ich darum bitten, dass die uns nochmal übermittelt werden. Inzwischen laufen ja die Kommunikationswege auch wieder störungsfrei. Okay, das sollte man vielleicht als Hinweis unter Top 5 dann gleich mit aufnehmen. Jo. Weil wir nämlich damit beim Tagesordnungspunkt 5 sind. Sonstiges Fragen an den WUFO. Umlaufbeschlüsse seit der letzten Woche, seit der letzten Sitzung, glaube ich, gab es keine. Sonst wäre da ein Link. Also, gibt es Fragen? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Oh, doch, René. Utzer, du bist dran. Utz erscheint nicht mit mir reden zu wollen. Dann würde ich vorschlagen, ziehen wir mal Drift vor und hoffen, dass Utz irgendwie nur Probleme mit seinem Mikro hat und das sich korrigieren lässt. Drifter? Hallo, guten Abend. Ich würde ganz gerne wissen, wie die Pirate Seacon läuft. Die zweite Frage ist, ich habe heute versucht, auf den Stream zu schauen, der von euch bereitgestellt wird. Da waren mal kurz so 7 Leute zu sehen und dann bin ich über Zufall auf einen Link gestoßen, der von der Münchner Sicherheitskonferenz bereitgestellt wurde und dann auch der Stream von dort kam. Wann habt ihr denn in euren eigenen Räumlichkeiten denn mal einen Stream? Also mal kurz und trocken. In den eigenen Räumlichkeiten ist ein Stream, das macht freundlicherweise die SG Event von der Piratenpartei in Bayern. Wir haben den Link auf den Stream ja auch getwittert gehabt. Es gibt auf der Streaming-Seite auch noch einen Alternativlink zu YouTube. Das ist dann eben auch die Pirate Seacon. Und heute Nachmittag die Veranstaltung war tatsächlich eine Veranstaltung, die wir, also die Piratenpartei, die Pirate Seacon, zusammen mit der Münchner Sicherheitskonferenz gemacht hat. Das war also tatsächlich eine gemeinsame Veranstaltung und deswegen haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt nicht selber streamen, wenn ein Stream von der Münchner Sicherheitskonferenz da ist. Vielleicht die Frage falsch verstanden. Habt ihr morgen eine Veranstaltung in eurer Räumlichkeit? Aber ja. Okay, super. Also morgen und auch übermorgen. Okay. Damit ist die Frage von Drifter beantwortet und Uza, du kannst einen neuen Versuch wagen. Ja, jetzt sollte es besser sein. Ja. Ich habe nochmal das ganze Kleingeld zusammengekramt und es reicht jetzt, glaube ich. Gut, dann schick dich, damit es nicht schief geht. Ja, ich habe eine Frage zu Social Media. Und zwar habe ich mal vor einigen Monaten einen Anlauf unternommen, und da auch einen WUFO-Beschluss zu bekommen, einen Social-Media-Account zu übernehmen und zu bespielen im Auftrage des Bundesvorstandes, beziehungsweise auch gerne an Social-Media-Team zu übergeben, wie auch immer. Also das ist hier der Link zu dem Ticket bei euch. Wenn du den jetzt in den Mumble-Chat gepostet hast, dann habe ich verloren, weil im Mumble-Chat sehe ich nichts. Aber es macht nichts. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Ja, genau, du warst da involviert. Das ist 18080. Ich habe das natürlich nicht in den Mumble-Chat. Ach man, hier diese ganzen Räume, das ist immer so irritierend. Und da muss ich immer ein Häkchen setzen, dass in alle Räume geht oder so. Ja, kein Problem. Ja. Wir haben das Ticket und wissen, um welchen Antrag es ging. Also no problem. Ich kann dir Folgendes anbieten. Ich hake nach und gib mir mal Zeit bis Dienstag. Gib dir ein Feedback, was Status ist, warum das hakt. Oder wolltest du jetzt noch spezifisch irgendwas? Ja, ich kann da natürlich noch mehr zu beisteuern. Das ging dann so ein bisschen per E-Mail hin und her. Und zwar hat sich relativ am Anfang der ganzen Geschichte der Alexander Schnapper eingeklinkt in die Unterhaltung und meinte, er kümmert sich darum. Das hat er dann wohl wahrscheinlich auch getan, zumindest hat er das dann irgendwann geschrieben und hat irgendwie den Betreiber dieses Accounts kontaktiert. Der war auch mal im Wiki verzeichnet als Betreuer dieses Accounts. Und irgendwie kam es dazu der Übereinkunft, dass die Person sich da irgendwie weiter einbringen wird oder wieder einbringen möchte. Und wenn man jetzt den Account anguckt, also wenn man auf joindiaspora.eu/piratenpartei geht, dann sieht man, dass der letzte Post auf diesem Account von vor 2 Jahren etwa ist. Das heißt, es hat sich nichts getan, auch nicht in den letzten 5 Monaten, seit wir dieses Ticket da gemacht haben. Okay, damit habe ich genug Infos, glaube ich, um handeln zu können, oder? Möchtest du oder soll ich? Ich hake mal nach. Ich mache das. Okay. Nee, ich melde mich bei dir am Dienstag. Ja, ich wollte. Dann gebt mir noch ein paar Sekunden, dann erzähle ich euch noch kurz was anderes Technisches. Es gibt da halt so verschiedene freie soziale Netzwerke, eben Diaspora, das aus hunderten Servern besteht. Dann gibt es noch GNU Social und dann gibt es noch so andere diverse Dinger, zum Beispiel auch Frindica. Und es gibt da noch so einen anderen Account, der von der anderen Person, die im Ticket genannt ist, betreut wird. Man könnte auch den irgendwie beleben. Was wir halt bräuchten, wäre irgendwie eine Quelle von Posts, die da irgendwie erscheinen sollen. Man könnte so einen Account halt mit zum Beispiel dem Facebook-Account verknüpfen oder mit dem Twitter-Account. Und dann würden halt Nachrichten, die dort erscheinen, auch bei diesem anderen Account erscheinen. Man könnte das so konfigurieren, wenn da jemand antwortet, dass das irgendwie im Ticketsystem irgendwo landet, Zugriff für Social-Media-Team bereitgestellt wird. Also es gibt da alle möglichen technischen Szenarien, die man sich jetzt ausdenken könnte. Und Ziel ist es einfach von uns gewesen, warum wir das angestoßen haben, dass wir gerne in diesen freien sozialen Netzwerken auch irgendwie präsent sein möchten, weil da eben relativ wenig von uns im Social-Media-Bereich ist. Leute, da sind natürlich nicht so viele Leser, also wir werden da nicht tausende Leser haben, so wie jetzt auf Twitter oder so, oder hunderttausende. Das wird eine kleinere Gruppe sein, aber es ist halt eben auch unsere Zielgruppe irgendwie da unterwegs in dem Bereich, ne? Dann wäre das halt toll, wenn die da irgendwie halt Kanäle hätten, wo sie was von uns mitbekommen würden. Ja. Also wie gesagt, ich finde es gut, dass du das machst. Tut mir leid, dass das jetzt irgendwie hängen geblieben ist und ich hake mal nach, ich kümmere mich mal drum und gebe dir dann ein Feedback dazu. Ja, alles klar. Also bei Bedarf weitere technische Fragen kann ich beantworten. Der Michael ist da auch gerne bereit, also aus dem Ticket über mich am besten Kontakt herstellen oder wenn ihr irgendwelche anderen Informationen noch zu dem Hergang wollt, dann kann ich die auch noch liefern, also E-Mails oder was da so hin und her ging. Ja, wenn ich noch was brauche, melde ich mich auf jeden Fall. Ja. Okay, vielen Dank. Ja, bitte, danke auch. Gut, gibt es noch weitere Fragen an den Bufo? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich die heutige Sitzung um 20.46 Uhr schließen. Herzlichen Dank, Gabriele, für das Protokoll. Danke an die Zuhörer für ihr Interesse und danke an meine Kollegen für die Arbeit. Ja, vielen Dank auch von mir. Und vielen Dank fürs Protokoll, Gabriele. Und vielen Dank für die 19 Zuhörer. Jo, und noch einen schönen Abend alle miteinander. Danke, Gabriele. Ja, danke für das. Danke und euch auch einen schönen Abend. Danke. Gute Nacht. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.